Eines Morgens, als wir erwachten. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens, als wir erwachten, fielen sie über uns her. Eines Morgens, als wir erwachten, fielen sie über uns her. Und wir kämpften um Leib und Leben. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und wir kämpften um Leib und Leben, doch der Tod saß im Genick. Und wir kämpften um Leib und Leben, doch der Tod saß im Genick. Wenn ich nun sterbe, oh meine Brüder, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wenn ich sterbe, oh meine Brüder, bringt mich dann nach Haus zurück. Wenn ich sterbe, oh meine Brüder, bringt mich dann nach Haus zurück. Grüner Heide, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. In den Bergen, auf grüner Heide, unter Blumen sei mein Grab. In den Bergen, auf grüner Heide, unter Blumen sei mein Grab. Und diese Blumen, so sagen alle, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Sind die Blumen eines Helden, der für uns sein Leben gab. Sind die Blumen eines Helden, der für uns sein Leben gab.